Es war der 6. Mai, 57, und sie kam nicht nach Haus. In der Schule war sie auch nicht, und auch mit dem Hund ging sie nicht aus. In der Nachbarschaft erzählte man, dass sie abgehauen sei. Und John der Bulle dachte, wie bringe ich erst den Eltern bei? Es liegt Knochen im Moor. Beine schleifen durch Geäst, ein Keuchen ist noch zu hören. Er hält die Axt in der linken Hand, keiner wird ihn mehr stören. Es plumpt sein Körper in die Tiefe, er wischt den Schweiß aus seinem Gesicht. Er schleift sich mühevoll durch den Weg, 103 Kilo Lebensgewicht. Es liegen Knochen im Moor. Jetzt geht die schwere Tür auf, es ist wieder vorbei. Die Hände werden gewaschen, der Kopf ist wieder frei. In der Nachbarschaft wird wieder geredet, das was passiert ist, und die Schweine werden wieder gefüttert. Keiner weiß mehr, was er frisst. Es liegen Knochen im Moor. Es liegen Knochen im Moor. Es liegen Knochen.